Wichtig ist, wie ich von meinem Teller esse. Dass ich sitze mit geradem Rücken. Dass ich gucke, wenn Papa eintritt. Was ich heute aß, hab ich verdient, weil ich wieder gelernt habe, wer in meinem Land wirklich stinkt. Das sind die anderen, die hier eigentlich nur wenige sind. Deshalb macht Sinn, dass ich klag. Meine Eltern wissen, was ist recht. Nur das ist für mich echt. Mein Kinderleben ist ein Segen, weil sie mir alles geben. Sie diskutieren nicht. Denn sie wissen, was recht ist eben. Deshalb soll ich täglich danach streben, dem aufrechten Leben. Lernen, nur denen zu geben, die genauso wie wir streben. Es ist einfach, sagen meine Eltern, dafür nichts hergeben, sondern nur weiter diszipliniert streben. Das ist mein Marsch durch mein diszipliniertes Kinderleben. Sie haben Dank verdient, denn ich weiß, was fremd ist, das spinnt. Ich bin wohlgesinnt denen, die hierher gehören, so wie ich. Ich hab gelernt, wer nicht wie ich immer schon hier war, hat kein Recht da zu sein, denn der ist nicht so wie ich ganz rein. Ich bin froh, so erzogen worden zu sein, denn so soll's sein. Dabei gut und nicht matt. Meine Kindheit habe ich mit Disziplin, Ordnung, Mut und gutem Drill verbracht. Mama, Papa haben mir schön beigebracht, wer zuletzt lacht. Das sind wir sind Sieger, denn wir sind wirklich gute Krieger. Denken, das ist nicht mein. Militärischer Drill, Disziplin, Demokratie hab ich nicht viel am Hut. Papa sagt, ich hätte wirklich Mut. Die erziehen mich zu einem gestandenen Nazi-Schwein. Das soll ich sein. Doch ich glaub, irgendwann sag ich mal, nein.